Die vielleicht schönste Anekdote darüber, warum seine Arbeit so speziell ist, kommt von Albert Einstein selbst. Seinem Sohn erklärte er die Bedeutung seiner Theorie mit einem Wurm, der nicht sehen kann. Dieser bewegt sich auf einem schiefen Ast. Der Wurm, sagt Einstein, merkt nicht, dass der Ast schief ist. Aber ich hatte das Glück, es zu sehen. Am 7. November 1919 schreibt die Londoner Times auf der Titelseite »Wissenschaftliche Revolution. Neue Theorie des Universums. Newtons Ideen widerlegt.« Am 10. November steht es auf der ersten Seite der New York Times. Lichter am Himmel, alle schief. Bald kennt die ganze Welt Einsteins Gedanken. 4 Jahre hat es gedauert, bis der erste Beweis für seine 1915 publizierte allgemeine Relativitätstheorie gefunden ist. Der Physiker wird über Nacht zum Popstar und zur internationalen Ikone der Wissenschaft. Aber was ist das Revolutionäre an der Theorie? Einstein hat erkannt, dass Raum und Zeit in einer Beziehung zueinander stehen und dass Masse Energie ausübt. Objekte mit sehr großer Masse, so sein Gedanke, verschieben Raum und Zeit. Und Licht muss in einem verbogenen Raum, sehr einfach gesagt, eine Kurve machen. Viele Jahre arbeitet Einstein an seiner Theorie, bis er ein mathematisches Modell dafür findet. 1905 publiziert er die spezielle, 1915 die allgemeine Relativitätstheorie.